Назовите животных, которых можно увидеть в аквариуме Берлинского зоопарка во время ночной экскурсии. Kindernachtführung im Zoo Aquarium Berlin. Wer traut sich in die Dunkelheit? In den Wintermonaten können mutige Forscherinnen und Forscher wieder das geheimnisvolle nächtliche Treiben der Tiere im Zoo-Aquarium erkunden. Dabei gibt es auf allen Etagen viel zu entdecken, was tagsüber verborgen bleibt. Umgekehrt sucht man andere Tiere, die man vom Besuch am Tag kennt, vergeblich. Haie und Rochen ziehen ihre Runden im unheimlich schimmernden Wasser und viele Fische tauchen plötzlich wie aus dem Nichts aus der Dunkelheit vor den staunenden Besuchern auf. Und wer weiß schon, dass viele Tiere erst nach Einbruch der Dämmerung richtig wach werden und ihre Verstecke verlassen. Mächtige Welse und Muränen kommen aus ihren Höhlen, Schlangen begeben sich auf die Jagd, bei den Skorpionen wuselt es lebendig und die Zipfelkrötenfrösche beginnen ihr nächtliches Konzert. Ein Highlight ist der Besuch der seltenen, nachtaktiven Brückenechsen aus Neuseeland, die sich tagsüber nur sehr selten zeigen. Jungen und jung gebliebenen Besuchern des Zoo-Aquariums wird ein umfangreiches Programm geboten. Schwach leuchtende Taschenlampen dürfen mitgebracht werden, um die vielfältigen nächtlichen Aktivitäten besser beobachten zu können. In den Amphibienbecken können so kleine und große Frösche, Kröten und Salamander gesucht werden. Vogelspinnen entdeckt man plötzlich in ihrem Versteck und Hai- und Krokodilaugen reflektieren geheimnisvoll im Licht der Taschenlampe.